Erster für den Musikmeister, mit Saiteninstrumenten. Ein Psalm von David. Zweiter, wenn ich rufe, höre mich, Gott. Du hilfst mir in Schwierigkeiten. Sei gut zu mir und höre mein Gebet. Dritter, ihr Männer, warum beleidigt ihr mich so lange? Warum liebt ihr leere Dinge und sucht Lügen? Vierter, wisst doch, Jahwe ist gut zu mir. Jahwe hört, wenn ich ihn rufe. Fünfter, habt Ehrfurcht und tut nichts Falsches. Denkt im Bett darüber nach und seid still. Sechster, bringt die richtigen Opfer dar und vertraut auf Jahwe. Siebter, viele Leute fragen, wer zeigt uns Gutes? Jahwe, zeige uns dein freundliches Gesicht. Achter, du gibst mir mehr Freude im Herzen. Das ist mehr als viel Getreide und Wein. Neunter, ich werde mich in Frieden hinlegen und schlafen. Denn du, Jahwe, lässt mich sicher wohnen.